ganz persönlicher Kommentar dazu. Amis raus aus USA, Winnetou ist wieder da. Spaß beiseite. Jetzt wieder zu ernsten Dingen. Das nächste Lied geht darüber, wie es bestimmt jedem von euch irgendwann mal geht. Ihr fühlt euch total beschissen, alles geht schief in der Schule, überall, alles beschissen. Und dann kommt irgendwie, weiß der Henker woher, am nächsten Morgen wacht man auf und alles ist wieder okay. Keiner weiß warum. Stück heißt Rebellen.